Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakophonie. Ich habe das neue Intro, ich habe mir gedacht, wegen GEMA-Gesetze, dass du quasi eine bekannte Melodie verwenden darfst, aber dann nur einen Ton veränderst und dadurch der Copyright-Sperre entgehst. Meinst du, das funktioniert? Dafür müssten wir, glaube ich, musikalisch begabt sein, dass wir das irgendwie rausschneiden oder ja, so. Aber mein Claim hast du wiedererkannt? Nee. GEMA? Das ist, glaube ich, so ein Spielfilm Vorhänger. Nee, kenne ich nicht. Doch. Aber ich muss heute darauf achten, näher am Mikro zu sein. Ja, das wurde sehr oft angeprangert. Ja, durchaus. Wir haben auch diesmal ausnahmsweise so ein kleines Brainstorming gemacht. Mal gucken, ob das was taugt. Gut, 20 Minuten, ne? Drumherum philosophieren ist nicht ganz dem Brainstorming gewidmet. Aber das bedeutet doch eigentlich Brainstorming. Man haut einfach Sturm. Mal raus. Komm, wir dröseln das mal auf. Hirnstürmen. Hirnstürmen. Weil es heißt ja Brainstorming. Also okay. Das Hirnstürmen, weil das ist ja... Okay. Kann man sich quasi... Vielleicht erzähle ich mir doch Scheiße. Metaphorisch sich vorstellen, dass Leute in deinem Kopf, genannt irgendwelche Signale... Nein, es stimmt einfach in deinem Kopf, und alles wird durcheinander. Ja, nee, du versuchst ja dein Gehirn anzustrengen und irgendwelche Ideen zu generieren. Also wenn ich Brainstorming mache, streng ich meistens mein Hirn nicht an. Ich lasse dann einfach das raus. Das Ziel ist ja, das rauszulassen, was dir als erstes dazu einfällt. Weil so kommen ja am besten irgendwie so die Ideen auch zustande. Ja, aber... Und dann im zweiten Schritt filterst du dann natürlich aus, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Was ergibt Sinn und was ergibt keinen Sinn, meinst du? Sollen wir die Debatte wieder anfangen? Oh, nee. Soll ich wieder meinen Deutsch-Nazi raushängen lassen? Ne? Nee, ich denke eher, dass man sein Gehirn ja anstrengt. Also in so Stresssituation bringt, um quasi jetzt, okay, das ist vielleicht, jetzt würdest du sagen, okay, das ist angestrengtes Denken und nicht quasi Inspiration. Ja, an aber sich. Eigentlich ist es ja Inspiration, weil Brainstorming, darunter stelle ich mir unter einem Sturm was vor, wo Dinge durcheinander gewirbelt werden und da werden ja auch dann Gedanken durcheinander gewirbelt. Das muss auch nicht immer was Sinnvolles sein, aber das ist ja das Ziel davon. Erst im zweiten Schritt tue ich herausfüllen, sondern dann besprechen, was passt nicht. Es gibt ja das Mythos. Oder den der Mythos. Den Mythos. Oder was? Den Mythos. Okay. Adjektiv. Ich hab letztens versucht, die Akkusativ, Genitiv und so zu verstehen. So nochmal irgendwie Schulwissen nochmal aufzufrischen. Ja, bitte. Also es gibt ja mehrere Formen. Ich hatte mal ein Semester lang Propädeutikum, hieß es. Da hat man die ganze deutsche Grammatik durchgenudelt. Okay, dann fangen wir mal an. Danach war ich verwirrter. Vorher habe ich es gekonnt durch Latein und danach war ich aber verwirrter. Als okay, jetzt frage ich dich ab. Jetzt bringen wir dich mal in eine Stresssituation. Der Genitiv, was zeichnet ihn aus? Den guten also, alten. Ich fange an mit dem Beispiel des Vaters Haus. Also es beschreibt einen Besitz. Du fragst ja, wessen Haus? Genau. Und dann des Vaters Haus. Du kannst natürlich auch, deswegen der Dativ ist im Genitiv sein Tod, kannst du auch sagen. Der stirbt auch aus. Man verwendet Vater, ihn kaum. Dem Vaters ja. Haus. Ich verwende ihn manchmal in E-Mails, fällt mir gerade auf. Ich auch, damit ich schlauer klinge. Ja, versuche ich auch. Mm. Aber ich finde das voll elegant teilweise. Also ich weiß gar nicht, warum eigentlich die Sprache teilweise so verkümmert. Ich meine, klar, nicht immer spricht man auf einem hohen Niveau, hat man noch nicht immer Bock dazu. Ja, schon. Auch ätzend so teilweise, ja. Wenn du jemanden hörst. So aber reden. Wenn ich finde, wenn der passende Zeitpunkt ist, und man kann sich ja auch mal ein bisschen probieren. Ja, so das versuche ich auch immer so, mal ein paar Fremdwörter rauszuhauen. Ich warte quasi immer auf den richtigen Augenblick, weil ich die ein Fremdwort rausballern sowohl kann. Sowohl gestreut in deiner Konversation, damit man auch ja denkt, dass du Abi hast. Ja, richtig. Nicht nur Abi, ja. Auch noch ein bisschen weiter. Aber tatsächlich, wir. Deswegen habe ich mir Konnotationen gerade so als Favorite zur Zeit. Ich habe ja so ein Feed. Ich kriege jeden Tag eine E-Mail, wie nennt man das? Newsletter. Von neueswort.de. Und da wird halt das immer so ein... irgendwie nach so einer Christenseite. Nein, da wird jeden Tag so ein Fremdwort quasi vorgestellt, woher es kommt. Ein Beispiel dazu. Ist ganz cool. Ja, ich finde es ganz geil, wenn man irgendwie so Bücher liest oder so, wo dann teilweise welche drin sind. Oder ich finde es auch geil, wenn ich lese und ich mag zum Beispiel so Romane, die einen wahren geschichtlichen Hintergrund haben, also dessen tatsächlicher Hintergrund ist, wo aber dann praktisch ein Protagonist praktisch in diese Welt reingesetzt wird, in diese Zeit. Mhm. Keine Ahnung. Afghanistan während des ersten Kriegs, der da war. Irgendwie sowas, ne? Und dann finde ich das einfach voll geil, wenn man dann so das Buch liest und nebenher ein bisschen googelt. Und das geht auf dem Kindle eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann praktisch sich dieses geschichtliche Wissen, also mich interessiert es dann voll. Ich verliere mich dann in irgendwelche Seiten und lese dann irgendwelche Artikel dann über die tatsächliche geschichtliche Historie. Und wenn man dann sieht, wie viel ist erfunden in dem Buch, was ist tatsächlich passiert. Ich will jetzt auf zwei, wir waren gerade beim Mythos, jetzt nochmal ein anderer Mythos, dass das Mittelalter erfunden wäre, dass es die Zeit gar nicht gibt. Kennst du die Aussage? Also ich... Hier dürfen mich wieder die Zuhörer gerne korrigieren, vor allem Anna, wenn ich falsch liege. Anna ist unsere kritischste Zuhörerin. Ja, macht sie sich, die schreibt auch immer wahrscheinlich so Notizen, während sie ist. Ja. Ist sie Geschichtslehrer, oder? Nee, sie wird tatsächlich Lehrerin, aber für Grundschule mit auch katholische Religion. Okay, Anna, jetzt Stiftespitzen, sage ich mal, um das mitzumachen. Jetzt hau raus. Diktat. Sitzen zum Diktat. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, diese Legende von der Päpstin, dass anscheinend, also ich kenne es eher so rum, dass... Gab es einen Film, glaube ich, auch dazu. Genau, und auch ein Buch, sehr gutes Buch. Okay. Und, hast du es gelesen? Ja, natürlich. Okay. Schau dich um. Ich sehe nichts. Du kannst in dem Podcast nicht auf Visuelles verweisen. Ach echt? Aber ich habe dich ja angesprochen. Wie würde ich jetzt einen Assi beschreiben? Dass hier lauter Chipspackungen liegen, Zigaretten, so Drehzeug, wo sie ihre Zigaretten dauernd macht, dann so ein vergilbtes Sofa. Ja, das ist so eine richtige Ranzbude. So eine Nordrhein-Westfalen-Bude, stelle ich mir gerade so vor. Schätzelein mit so einem Unterhemd noch gerippt. Nee, man ist so ein Lockenwickler. Jetzt habe ich dich unterbrochen, ja, sorry. Auf jeden Fall. Müssen wir mal abschweifen. Also die Geschichte, ich erzähle kurz die Geschichte, weil es geht halt darum, das ist ein junges Mädchen in Mitteldeutschland oder so, also ne? Bundesrepublik gab es noch nicht. Mhm. Zu welcher Zeit? Anna, 1400 irgendwas, ich weiß okay, nicht. Also wird überprüft? So, ja, so ein bisschen ein Teil vom Mittelalter, ja doch, während dem Mittelalter. Du weißt es nicht doch, genau. Doch, während dem Mittelalter. Okay. Auf jeden Fall, die hat es anscheinend geschafft, also die kam aus armen Verhältnissen und hat es dann aber, das ist der einzige Weg von der Frau war ja da eigentlich irgendwie ins Kloster oder so zu gehen, dass du zum Beispiel Bildung bekommen hast und nicht irgendeinen ekligen alten Randsack heiraten musstest. Und die ist dann auch irgendwie geflohen und hat sich dann als Mann bis nach Rom durchgeschlagen mit einem Typen, aber der wusste, dass sie eine Frau ist. Das heißt durchgeschlagen, jetzt nicht durchgebumst oder so? Nein, mit Hindernissen überwinden, mhm. Die mussten ja auch über die Alpen und so, ist sie nach Rom zu der Zeit ziemlich beschwerlich. Ne? Gab es noch kein Adidas und Nike. Pferde? Maulesel. Ein Hüpfsack oder vielleicht? Ein Kartoffelsack? Die über diese Alpen... Ich möchte echt gerne wissen, ob die gerade den Witz verstehen, aber... Das ist bestimmt nur halb so witzig. Wahrscheinlich, ja, wir finden es ist tausendmal witziger in unserem Kopf. Du bist übrigens gerade sehr männlich mit deiner Kuscheldecke. Mir ist kalt, Tee-Tasse. Also zur Info, Inga hat hier kurz mal Durchzug ich gemacht. Ich habe keine Heizung eigentlich. Ihrer, ist ja eine Assi-Bude. Ist ja eine Assi-Bude, wollte ich gerade sagen. Und deine Adiletten, die kannst du auch nicht hier einfach auf dem Sofa tragen. Aber nur, wenn du nächstes Mal deine Assi-Goldkette runternimmst. Nee, die haben doch keine Goldkette, das ist ein falsches Klischee. Ja, doch schon. Okay, was hat die Päpstin mit dem Mittelalter zu tun? Beziehungsweise zu der Aussage, dass das Mittelalter nicht erfunden ist. Pass auf, weil sie im Mittelalter gelebt hat. Deswegen war ich mit der zeitlichen Einordnung, okay. Muss ich nochmal okay. Nachdenken. Aber es war das Mittelalter. Und die Geschichte und jetzt ist auch passiert. Ja, man weiß es. Also weiß es gibt Indizien dafür, aber dafür müsste man immer in den Vatikan in das Archiv dürfen. Aber die lassen eigentlich rein. Da dürfen auch nur Männer oder sind wahrscheinlich nur Männer. Ja klar, also das ist... Jetzt kommt wieder Hashtag Sexismus. Das ist die Oase des Machismus und des Knabenchorvögels. Des Machismus? Das habe ich noch nie gehört. Was heißt das? Ja, Machos. Also ein Patriarchat durch und durch. Wir haben nicht, wir haben ja letztes Mal deswegen private und so die Gillette-Werbung angeschaut. Jetzt warte, und merkt ihr das? Merkt ihr das? Wir wollen ich muss noch mal müssen, was anderes merken. Ja, warte, ich schreib's dir auf. Ja, danke. Ist sehr gut. Dafür gibt's einen Shift am Blog. Wir sind vorbereitet, also. Be prepared. Auf jeden Fall genau, eben Patriarchat und das, ich weiß nicht, das wäre schon ein empfindlicher Schlag gegen die, weil sie es dann tatsächlich geschafft hat, zur Päpstin, also anscheinend der Sage nach, zur Päpstin gekürt zu werden. Und danach, also so um den Dreh rum und zu der Zeit, hat der Vatikan angefangen, den Papststuhl einzuführen. Mhm. Da musste sich der frisch gewählte Papst hinsetzen und jemand hat drunter geguckt durch ein Loch, ob der einen Pimmel hat oder nicht. Ernst jetzt? Ja. Nein, oder? Doch, klar. Ernst jetzt? Ja. Gibt's ja heute nicht mehr, aber... Ich dachte, es gab aber, also es war schon noch dieses Verfahren mit dem Rauch noch. Ja, das gibt's ja immer noch. Ja, aber das war damals auch. Ja, und dann zusätzlich hat man nochmal geschaut, ja, unter seinem Rock. Ja, unter seinem Rock, ob da der Zipfel hängt. Komm, wir machen das Red Bull auf. Die, ja, das ist eine sehr ich jetzt extra famose Idee. Sehr gut. Die Zuhörer glauben uns es wahrscheinlich, dass wir jetzt einfach nur Red Bull trinken. Ja. Also warte, ich muss... Eins ist geschüttelt. Eins ist mir ein paar Mal durchs Auto... Ja, aber das stand ja jetzt eine Weile. Oh, es kann auch meins sein. Ich will dich nur warnen. Ja, das eins wird jetzt... Be prepared. Okay, eins. Drei, zwei, drei. Du bist schon nett. Ah, da ist echt nichts passiert. Hab ich doch gesagt, die standen. Du bist auch Physiker, muss ich sagen. Kernphysiker. CERN ist mein Wohnort. Nein, aber die hat es anscheinend geschafft. Jetzt ist es aber so, die taucht in keinen offiziellen Geschichtsbüchern irgendwie auf. Mhm. Es wird ja dann viel vom Vatikan totgeschwiegen, hat er so ein bisschen die Meinungsfreiheit, die absolute über dem Ganzen. Und man geht halt auch davon aus, dass aus dem Mittelalter teilweise ein paar hundert Jahre dazu gespielt wurden, dass wir jetzt eigentlich... Ja, dass es so ein dunkles Zeitalter gab, wo man nicht weiß. Genau, wo man nicht weiß, was eigentlich abging. Genau. Somit auch der Päpst, man weiß nicht, gab es das wirklich? Ist es eine Legende? Ja, ja, ja. Weil ich glaube auch, es ist mal die Überlieferung dann abgebrochen. Genau, in so einer Epoche. Es gibt... Und es gab ja auch früher die Bücherverbrennung. Ja, es gibt einen gewissen Zeitraum von 100 bis 200 Jahren, fast auch 300, mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube auch. In dem es fast keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt, in dem es sehr düster ist, düsteres Mittelalter, man weiß nicht viel und es ist halt auch so. Aber die Pest gab es schon, oder? Ja, die gab es schon, aber ich meine, da gibt es ja auch schriftliche Überlieferungen von Mönchen. Mhm. Aber zu diesem Zeitraum eben ist sehr schwierig, was zu finden. Und deswegen geht man auch davon aus, also der Grund dafür ist... Ja, aber wie ist dann dieses Mythos entstanden, wenn man... Der Grund dafür ist, weil die im Vatikan, es gab ja Leute, denen die Land zugewiesen hatten. Mhm. Oder halt Leute, die Land besessen haben. Ja. Und das waren ja diejenigen, gerade auch in Klöstern und so, die Einzigen, die schreiben und lesen und so konnten. Das heißt, die haben des Öfteren mal ihre also Schriften dann praktisch gefaked, sodass es auf einmal 200 Jahre... später war, wo die dann praktisch die Pachtverträge ausgelaufen sind. Ich glaube auch, es heißt ja das Sprichwort, die Geschichte schreiben die Gewinner. Ja. Dass es auch so ist. Mhm. Dass einfach vieles einfach gefaked wurde und einfach die Gewinner haben entschieden, was quasi geschehen ist. Jetzt kommen wir zum Galileo-Mist. Alter, jetzt sind wir richtig deep im Shit richtig, drin, ja. Richtig deep in der Verschwörungstheorie. Was hältst du von Flat Earth? Was? Flat Earthlers heißen die. Was, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist? Ja, und da gibt es über viele und die sind so richtig überzeugt davon und sagen das. Und dann haben sie auch Studien dafür, die das auch irgendwie beweisen. Das ist richtig verrückt. Es gibt doch auch diese Reichsbürger, das finde ich auch krass. Ja, ja. Bei der Arbeit haben die... die haben sich irgendwie freigehalten, ja, ein bisschen politisch, rechte Szene auch. Ja, also ich habe auch schon echt krasse Sachen von denen gehört. Hier in Gmünd, im Schwabenländle, gibt es auch eine Familie. Die sagen einfach, ich gehöre nicht mehr zum Land oder gründen irgendwie ein eigenes. Also wenn die jetzt zum Beispiel, also die haben ja voll viel, haben keinen Pass, nur ihren Reichsbürgerpass, den sie sich selber gemacht haben. Dann ist es ja auch so, dass die, gerade wenn irgendwie, zum Beispiel beim Mikrozensus werden ja Leute befragt. Und dann kann es sein, dass die dann sagen, nö. Oder generell, wenn irgendwas von Ämtern kommt, weil sie ja die Souveränität nicht anerkennen, dass die sich einfach weigern und nö sagen und so. Aber auch irgendwie rechtlich nicht... Die Bundesrepublik nicht, besteht nicht, sagen die ja. Ja, aber die werden auch rechtlich irgendwie nicht dafür zugezogen. Also quasi ihnen... Die Beamten können meistens auch gar nichts dagegen machen, das will ich damit sagen. Die sagen, du bist hier in meinem Land. Aber die werden halt dafür voll oft gefickt, weil die irgendwelche Waffen zu Hause rumhaben und so illegal... Die haben tatsächlich... Aber gibt es ja echt so viele in Gmünd. Also eine Familie wurde mir zugezwitschert, dass es sie eine gibt. Okay. Und, oh Gott, ich sage ja nicht wer. Die hier haben die heißesten Geheimnisse und... Gmünds. Gossip aus der Provinz. Hashtag. Auf jeden Fall, die haben... Na gut, das betrifft ja auch andere, ne? Die haben auf ihrer... Auf so einem Feld haben die so... Nee, auf ihrer Terrasse, genau... haben die so ein Metallding stehen, was aussieht wie so ein Ding, wo man Wäsche hinhängen kann. Ja. Und dann hat einer das mir erzählt, hat sie so gefragt, ja, für was brauchst du denn das? Ja, die denken ja, dass diese Kerosinstreifen im Himmel... Chemtrails, nennen genau, die das. Genau, Chemtrails, dass die einen vergiften wollen. Dass du vergiftet wirst und so manipuliert. Aber da gibt es noch viel krasseres, zum Beispiel, dass es Echsenmenschen unter der Erde gibt und auch so große Persönlichkeiten sind in Wirklichkeit Echsenmenschen. Hast du davon schon mal gehört? Also gehört, die glauben wirklich, dass die Juden und so und alle, die Banken regieren, so Echsenmenschen sind, die einfach unter der Erde wohnen. Musst du mal googeln, das ist richtig krasser Scheiß, was es da für Verschwörungstheorien gibt. Aber ich meine, manche Sachen klingen halt doch nicht so abwegig. Vieles denkst du dir, okay, was ist, wenn sie wirklich recht haben, denke ich mir manchmal. Was ist, wenn es wirklich so ist? 9-11, Klassiker. Also jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Nee, ich tue es jetzt ja nicht beschreiben, sondern ich sage jetzt einfach... Wir werden auch live abgehört, würde ich behaupten. Natürlich, wir haben unser Handy immer dabei. Ja, Google. Aber eigentlich mal richtig dumm, ne? Wir haben unsere Überwachungssachen immer direkt bei uns dabei, die Dinge, die uns überwachen. Ich kenne einen aus dem Geschäft, der geht nicht durch Google ins Internet. Der hat irgendwie so eine Secret-Ding, wo du, der sagt, ich sag, hey, wieso benutze nicht Google? Sagt er, ja, ich gebe doch denen nicht meine Daten frei. Und hat er schon recht. Stimmt, um das geht's ja gerade. Also ich habe meine Zeit lang nicht WhatsApp benutzt, sondern Telegraph. Das ist, glaube ich, aus Berlin oder aus der Schweiz. Ich kenne Telegram. Telegram, genau. Genau. Nicht Telegraph. Das lilane Zeichen. Nee, das war blau. Doch, wer das hieß? Ah, okay, egal. Egal, auf jeden Fall auch so eins, wo du dann zum Beispiel einen Selbstzerstörungstimer für eine Nachricht einbauen konntest. Echt? Dass sie nach zwei Tagen... Hörst du, wer sich meldet? Unser ein Handy von uns hat vibriert und ich glaube NSA ist schon... Ich muss dir was zeigen. Wir wollten 9-11 gerade entschlüsseln. Ja, nee, ich fand es nur interessant wieder, weil ich habe durch Zufall mal wieder so eine Dokumentation drüber gesehen und... Es ist ja eigentlich schon krass. Ich bin ja mal gespannt, ob da vielleicht mal irgendwann Archive geöffnet werden. Ich glaube, es ist sogar schon bekannt, dass das ein Inside-Job war. Ich glaube, das ist schon offiziell bekannt. Inoffiziell. Offiziell haben die noch gar nichts zugegeben. Was glaubst du, was passiert? Da gibt es auch immer diese Sperre bei den Akten. Irgendwie nach 25 Jahren sind dann die Akten geöffnet und dann liest du, es war so ein Inside-Job. Das ist dann voll interessant, wenn du dann... Pearl Harbor, bestes Beispiel. Oder was ich halt auch krass finde, ist halt die Akten von DDR-Bürgern. Du kannst sie ja anfordern, wenn du DDR-Bürger bist, kannst du deine Akte anfordern. Gibt's die noch? Ja klar, also kommt halt darauf an, ob deine Akte zerstört wurde oder nicht. Aber viele, die haben ja über verschiedene... Und was steht da drin? Die haben dich ja komplett abgehört. Das Leben der anderen, gell? Ja, aber wussten die das eigentlich, dass sie abgehört werden und so im Kontrollstaat leben? Kennst du Das Leben der anderen? Das ist ein deutscher Film, der einen Oscar gewonnen hat vor ein paar Jahren. Vom Titel jetzt nicht, aber... Der ist geil, weil also es gab wirklich dann teilweise... Leute, die dann irgendwo im Untergrund tätig waren, also die manchmal so abgehört wurden, dass hinter der Tapete alles voll war mit Abhörgeräten. Krass. Du hattest Leute, die spitze waren, wo keine, also es konnte dein Vater sein, der dich bespitzelt. Das finde ich das Krasse, dass die quasi schon so eingeschleust waren. Coole Serie auch, Deutschland 86 oder Deutschland 89. Da geht es gerade um die DDR-Spiele und so. Kommt das auf Netflix? Kann man das dort? Amazon Prime, aber richtig geil. Doch. Wir sind jetzt wieder so weit abgezweigt. Wir sind in alle Genres gerade eingetaucht, aber wir wollen zurück an dem Ast uns entlang hangeln und zum... Ich finde den Ast nicht mehr. Wir hatten Verschwörungstheorien, aber wir wollten... genau, du bist du hast sehr weit ausgeholt, jetzt frage ich dich eine einfache Frage. Okay. Ist das Mittelalter, war das jetzt ein erfundenes Zeitalter oder gab es das Zeitalter nicht? Ich glaube, dass es das gab, aber ich glaube, es wurde irgendwie so gedehnt, weil es war, guck mal, das muss ich ja vorstellen, es wurde ja echt... Von Ende des Römischen Reiches bis dann der Gründung vom... ich muss sagen, du weißt sehr viel. Ja, das ist, wenn ich Bücher lese und ich dann nebenher gucke. Während du deine Zigaretten drehst. Ja, richtig. Da versinkt man manchmal stundenlang in irgendwelche Sphären. Und auf einmal guckt man auf die Uhr und es sind 2 Stunden vergangen. Krass. Okay. Darf ich jetzt ein Thema mal ansprechen und nicht immer nur deine Themen? Ich habe es mir ja aufgeschrieben. Das sind unsere Themen. Stimmt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Thema Mythos, war ja der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Okay, jetzt bin ich auf die Überleitung gespannt. Und zwar, wir waren ja noch beim Brainstorming, das ist nochmal weiter zurück. Und es gibt den Mythos, dass man quasi ein Brainstorming jemand Außenstehendes einladen soll, wie die Putzfrau. Dass die einfach ihre Meinung darlegt. Und das ist meistens die beste Idee. Was hältst du von diesem Mythos? Nicht immer, klar, aber ich glaube, das gibt schon so einen freshen Input von jemandem, der gar nichts damit zu tun hat. Weil man denkt, glaube ich... Meinst du, dass wirklich eine geile Idee von der Putzfrau entstanden ist? Kann, kann ich mir denken, weil guck mal, überleg dir mal, du bist dann so in dem Projekt verfahren. Das kann schon sein, ja, dass du so eine andere Sichtweise hast, ja. Aber ich denke nicht, dass irgendjemand eine Putzfrau Google oder Amazon erfunden hätte. Nee, das nicht. Das kann nicht sein, oder? Nee, das ein bisschen Know-how. Know-how, ja. Aber jetzt verurteilst du die, nein, nur weil sie eine Putzfrau ist. Nein, ich sag, da fehlt das notwendige soziale Kapital. Ich würde jetzt ganz plump sagen, da gehört der deutsche Pass. Der fehlt noch. Es ist ganz tief und dauer. Oh, nee, es ist ein gutes Klischee. Nee, also ich kenne auch. Es gibt fast keine Deutsche mehr, die Putzfrauen sind. Es sind alles Ausländer. Ja, Ungarn, auch Russen, viele Türken. Ja. Aber wenn dann die endlich auch mal sagen würden, sie wollen nicht mehr, dass also auch zum Beispiel auch streiken würden oder so, dann würde das generelle Lohnniveau auch eher steigen. Weil dann ne, diese Spanne nicht mehr so groß ist. Da kam jetzt letztens wieder ein Report raus, das aufgezeigt hat, wie krass die Schere nochmal nach oben gegangen ist. Das ist noch größer der Abstand ist zwischen Reich und Arm. Ja, vor allem halt die Mittelschicht wird halt immer dünner. Du wirst halt, also du bist, keine Ahnung, warst noch vor 20 Jahren guter Mittelstand. Ja. Dass du dann echt schon manchmal dann so denkst, wow, fuck. Weil ich muss halt sagen, mittlerweile, wenn ich so umhöre, selbst wenn man studiert hat, man verdient eigentlich nicht mehr wirklich so viel. Teilweise, wo ich mir so denke, okay, man hat gesagt, ja, geh studieren, dann verdienst du einen Haufen Geld. Und dann denke ich aber jetzt so erstmal so... Dazu hatte ich auch einen Gedanke heute. Ich war heute Burger essen in Stuttgart. An der Stelle Triple B, richtig leckerer Burger, hat richtig gut geschmeckt. Der Hans im Glück, richtig geil. Ja, der ist gegenüber, aber Hans im Glück fand ich nicht so gut. Der war echt richtig nicer Burger. Richtig geilen vegetarischen Burger. Ja, egal, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich mir die Gastronomie mal angeschaut. Und denke mir so, da ist eine Kellnerin und die muss für echt hart arbeiten. Und die muss Montag bis Samstag arbeiten. Die hat und auch 12 Stunden teilweise und kriegt nicht mal Trinkgeld bei diesem Triple B zum Beispiel. Ich denke mir, Alter, die leben quasi oder die arbeiten, um zu leben. Die haben gar nichts anderes und die kommen mit dem Geld auch nicht klar. Ja, guck mal. Und gerade in Stuttgart. Ich tue mich so auf einem hohen Niveau dann vielleicht auch mit ein bisschen. Genau, das denke ich auch, dass wir so mehr Luxusprobleme haben. Nee, es ist, also ich meine, es ist klar, man denkt sich so, man studiert, hat man dann auf einmal so ein bisschen hohe Erwartungen, da muss man die manchmal ein bisschen runterschrauben, zumindest am Anfang. Und wenn ich mir das aber so überlege, ist schon relaxed eigentlich im Büro, wenn ich mir jetzt denke, ich habe ja lange als Kellnerin auch gearbeitet oder halt war schon ein krasser Umschwung. Ja, es ist vor allem halt voll der, also nervlich finde ich voll der Abfuck, weil du musst halt die ganze Zeit mit sämtlichen Launen der Menschen irgendwie so klarkommen. Und klar gibt auch coole und so, aber du musst halt denken einfach nur, ja, fuck you, nerv mich nicht. Ich lasse das jetzt gar nicht, auch irgendwie, ich sag dazu auch einfach gar nichts, juckt mich nicht. Aber in so einem Bürojob hängst du auch mit viel kultivierteren Leuten ab und die sind nicht so, da ist dann eine höhere Distanz, würde ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel am Band arbeitest, wo, denke ich, andere Probleme. Ja gut, ich meine, am Band arbeiten ja nur gewisse Leute aus gewissen Schichten. Das genau. Sind ja meistens irgendwelche Deutschen. Meistens aber auch noch gute Mittelschicht, die verdienen teilweise nicht schlecht. Ja klar, bei den großen Firmen. Aber wenn du jetzt einen niedrigen Bildungsabschluss zum Beispiel hast, dann ist, also wenn du jetzt zum Beispiel oder keinen oder halt irgendwie anderweitig irgendwie verhindert bist und dann irgendwie bei Aldi an der Kasse arbeitest, wenn du mal überlegst, es gibt Leute, die verdienen 1.100 Euro netto. Mhm. Wir flennen schon rum. Wobei wir da eigentlich nicht so, dann wenn man sich das so überlegt, eigentlich nichts zu flennen hätte. Weißt du, was ich diese Woche auch mitbekommen habe, wie unser Rentensystem funktioniert, beziehungsweise was du wirklich als Rente bekommst. Werden wir noch überhaupt Rente und bekommen? Der, also da war ein Freund bei mir, der vertreibt halt Versicherung bei der Ergo, Grüße an Marien. Und zwar hat er halt erzählt, dass dein Durchschnittsnetto ausgerechnet wird und du dann quasi 50% bekommst, pauschal, und das ist deine Rente. Nee, das stimmt nicht. Das hat er so erklärt. Und er sagt, das ist die größte Verarsche, die es gibt. Nein, du zahlst, also bei mir ist zum Beispiel, also zumindest so, dadurch, dass ich in meinem Land arbeite, bekomme ich dann, also im öffentlichen Dienst ist generell so. Der sagt auch wegen den Abgaben, du machst auch nochmal Soli-Abgabe und nochmal irgendwie. Genau, und du bekommst, ja, aber du bekommst halt... die Hälfte, sagt er. Wenn du 3.000 Euro netto verdienst, jetzt kriegst du... Jetzt lass mich doch mal ausreden! Okay. Das war seine These oder seine... Erklärung. Nein, das muss nicht immer so sein. Es kommt auch auf dein Unternehmen an. Oder zum Beispiel eben bei deinem Arbeitgeber. Wenn du bei dem öffentlichen Dienst zum Beispiel arbeitest, bekommst du nochmal Arbeitsrente. Betriebsrente, ja. Genau. Auch noch, wo du extra reinzahlst. Genau. Das heißt, es ist ja schon, also jetzt so pauschal 50% würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt krass, wenn du jetzt zum Beispiel, ich stelle mal vor, du hast 1.000 Euro verdient. anteilig daran, du arbeitest wahrscheinlich irgendwo, wo es eben keine Betriebsräte gibt, dann bist du schon hart gefickt. Ich sag nur, was er mir erzählt hat, und er hat auch gesagt, dass das in dem Sinne schon eine Verarschung ist, weil wenn du das Geld, was du in den Rententopf einzahlst jeden Monat, hast du mal geschaut, wie viel das ist? Das war schon ziemlich viel. Wenn also du das einfach, fast die Hälfte von meinem Zahltag. Wenn du das quasi privat einfach selber irgendwo einzahlst für dich selber, hast du viel mehr, wie, als du ja, so bekommst. Du bekommst ja weniger raus. Mhm. Eigentlich schon. Und generell, ja, es sind schon sehr hohe Sozialabgaben, die man leisten muss. Aber ich finde, das wirkt so gerade die Mittelschicht ab und führt dann dazu, dass es mehr in den unteren Schichten, mhm, sagen wir mal, Niedriglohnsektor gibt. Weil du wahrscheinlich schon, ne, es gibt ja, wie viele Leute gibt es, die zwei Jobs haben? Übelst, ja. Und ich meine, das ist schon, es gut, es machen auch welche, so ein bisschen Taschengeld zu verdienen, um sich extra Urlaube zu leisten, ja okay, aber es gibt ja welche, die es existenziell machen. Die es machen müssen, ja. Ja, und das ist halt schon krass. In den USA teilweise drei Jobs. Ja, das ist ja sowieso nochmal ganz krass und die dürfen sich nicht mal erlauben, krank zu werden. Die haben ja nicht mal irgendwie eine soziale Krankenversicherung, die müssen sich alle privat versichern. Ja, aber ich finde das schon wieder zu krass, nur ich finde halt, in Deutschland ist es mittlerweile so, dass es auch teilweise Leute daran hindert, praktisch in die Selbstständigkeit wiederzukommen nach Hartz IV oder so. Mhm. Weil es ist einfach so, es gibt ja Leute, die Hartz IV bekommen, die dürfen dann ein gewisses Geld dazu verdienen. Wenn die aber drüber hinaus verdienen, wird denen vom Hartz IV gekürzt. Aber das ist dann teilweise so eine unlogische Rechnung, weil je mehr die Leute praktisch mehr arbeiten, desto mehr haben die dann in der Summe aber weniger, weil ihnen wird ja abgezogen. Das heißt, ist ja logisch, dass der, also ich will das jetzt nicht unterstellen. Aber die müssen es ja erstmal kapieren, dass das so ist. Die müssen ja irgendwie wissen, wo die Grenze ist. Die hat, vor allem, das ist ja so kompliziert, dass die gar nicht überhaupt wissen, wie das System funktioniert. Nee, es ist einfach so, dass das System dich halt komplett, wenn du in der unteren Schicht bist, dich da auch komplett eigentlich irgendwie so fickt, festhält. Auch. Das sind praktisch moderne Arbeitssklaven eigentlich. So richtig trocken. Ja. Okay. So richtig von hinten so ohne Gleitgel. So richtig. Mh. So von hinten ohne Gleitgel. Ich bims das System, ja. Ich komme. Wumm! You came in like a wrecking ball. Oh, fuck, das ist eklig. Mein anderes Thema war, ich habe auch noch einen Film angeschaut. The Founder hieß der. Der Gründer, aha. Und zwar die McDonalds-Geschichte. Habe ich so auch nicht gewusst, wie das ablief. Richtig geil. The Founder. Hast du dir drauf eingewichst? Nee, ich fand es interessant. Nee. Und zwar war das, also wie McDonald's gegründet wurde, das war quasi ein geklautes Patent. Da haben sich zwei Brüder, haben das, was guckst du? Ich guck, wie viel wir schon haben. Wir haben über wenig. Halbe Stunde erst. Ja, wir machen ja noch ein Viertelstündchen. Oder so lange, wie wir Bock haben. Wir haben schon zwei Drittel, haben wir schon weg. Ja, weil du wieder deine Multiproduktion hast. Jetzt hör doch mal zu. Ich habe auch was zu erzählen, okay? Ja, sorry. Und zwar, die Idee, die haben quasi das Konzept von McDonald's kopiert, indem zwei Brüder das entwickelt haben, dass die Küche zu optimieren mit den Wegen und so, damit sie das McDonald's, wie du schnell Burger raushauen kannst. Mhm. Und das hat er dann quasi über längeren Zeitraum, hat er sich ein, der wollte halt ein Franchise machen davon, hat er gesagt, und die Brüder wollten, genau, das ist ja der Film. Franchise und, heißt und die, der. Okay, das ist wieder ein anderer. Und die Brüder waren erst so skeptisch und sagen so, nee, wir wollen das nicht. Und der halt dann immer weiter Franchise gegründet in den ganzen USA und dann irgendwie auf so kluge Leute auch gestoßen ist, der ist dann auch richtig reich gewesen. Und dann kam so einer und sagt, hey, du weißt schon, du befindest dich nicht im Fast-Food-Markt, du befindest dich im Immobilienmarkt. Weil das Imperium ist ein Immobilienimperium, weil die Standorte, die McDonald's, alle gekauft haben und es ihr Land ist. Mhm. Und die haben quasi überall Immobilien, die handeln mit Immobilien. Ja, das ist der wahre Grund von McDonald's. Wow, das ist krass. Das ist also mega interessant, auch der Film. Doch, also ich finde gerade so wirtschaftliche Themen finde ich schon nice. Also jetzt nicht immer, ne? Man kann auch mal über Nagellack reden, aber das ist schon ein schönes Thema. Auf jeden Fall ein Film, den ich dir empfehlen Kennst du das? Guten Herzens. Man sagt immer so, ja klar, den schaue ich dann. Richtig, aber ich bin jemand, der, wenn ich was sage, dann hat es echt Qualität, darauf lege ich Wert. Also wenn du bei mir was anhörst, kannst du sicher sein, das wird mir gefallen. Ja. Wenn ich was raushaue, dann... Ja, aber das vergisst man dann immer. So, eigentlich muss man sich das immer in so einem kleinen Büchle aufschreiben. So. Ja, aber dann finde ich es eher schlimm, dass derjenige dann sagt, ja, schaue ich an. Nee, ich sag ja nicht, ja, okay. Schaue ich Schaust an. Schaust du ihn dir an? Ja, wenn du mich dran erinnerst. Okay, mag ich. Gibt's ihn auf Netflix? Ich kann ihn dir sogar... Nee, weiß nicht. Oder ja, weiß nicht. Auf Festplatte kann ich ihn dir geben. Bringst du deine externe mit? Ja. Privatpornos. Früher ist man ja auf LAN-Partys, also wieder ein Inside-Joke, früher ist man auf LAN-Partys gegangen, um einfach nur Pornos zu tauschen. Dann ist der mit der Festplatte gekommen und haben sich einfach nur Pornos getauscht. Ich kenne das noch. Das ist die frühere Gamer-Szene gewesen. Ja, aber gibt's das heute noch? Ja, klar, die sind ja alle Streamer jetzt. Die sind quasi weiterentwickelt, die sind alle YouTube-Stars. Wie ein Pokémon. Ja, ja. Sehr kindischer Vergleich an der Stelle. These? Ja, gerne. Wenn Frauen einen Freund haben oder in der Nähe von jemandem sind, den sie cute finden und so, also verhalten sie sich so wie kleine Mädchen manchmal so ein bisschen. Das kann sein, ja. Oder kriegen, also habe ich gelesen, kriegen anscheinend Frauen noch bei jemandem, den sie attraktiv finden, eine höhere Stimme. Ist mir letztlich dann auch tatsächlich aufgefallen. Rein hormonell oder weil dein Körper einfach so reagiert? Ja, weil dein Körper reagiert. Ja. Kann sein. Ich denke, bei Männern gibt es auch und irgendwelche cute, Dinge. Ist cute. Die, ich habe auch so eine süße Seite. Die. Hast du eine süße Seite? Oh ja. Ich, das hast du deinen Schokoladentee getrunken? Das heißt, oh, ich hätte gern Tee. Könntest du mir bitte mal machen? Männerschnupfen, sage ich nur. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Wenn mein Freund, der sich vielleicht irgendwann mal... Wow, dass du echt deinen Freund jetzt erwähnst. Respekt. Ja. Schön. Er ist krank, habe ich mitbekommen. Ja, deswegen können wir jetzt chillen. Gleich verzeiht genug. Ja, aber hast du dich heute schön verpflegt? Ja, doch klar. Ich bin erstmal zum Müller runter. Das ist auch ein bisschen Sexismus, würde ich sagen, dass die Frau immer den Mann irgendwie heilen muss. Nee, ich mache das ja schon gern einfach. Okay. Also das ist, nee, ich meine, der macht's ja... Evolutionär bedingt. Die Frau hat einen übertriebenen Sammlersinn, damit sie besser einkaufen geht. Nice one. Richtig gut. Oh, ich denke schon, das ist Evolution. Das geht alles. Du kannst alles zurückführen. Evolution. Ja, mir ist auch aufgefallen, man kann noch so emanzipiert oder so sein, man verhält sich doch eben so ein bisschen so, oh, mein Beschützer-mäßig. Mhm. So, nee, das ist ja eher der Mann. Der ist ja Beschützer. Nein, ich denke mir dann so, oh, der Typ, mein Beschützer. Oh, voll geil. Es war andersrum, weil die Frau hat ja gebärt und man musste quasi seine Linie... Genau, du brauchst ja einen Verteidiger. Genau. Und deswegen hast du dann dir einen Typ gesucht, wo du gedacht hast, jo. Der hat Muskeln. Der hat Muskeln. Der hat viel Fleisch. Also jagt er gut. Das ist ja auch immer so ein Indiz. Ist jemand stark? Ist auch ein guter Jäger? Ja, ja, ja, ja. Und der muss ja gut aussehen, weil gutes Aussehen ist tatsächlich auch evolutionär. Weil du nämlich dann durch gutes Aussehen, also durch die Attraktivität... Genau, einen Vorteil hast. Nee, weil du dann als Frau zum Beispiel denkst, da spielen dann die Hormone und die sagen dann so, oh, gutes Genmaterial für meine Kinder. Ich glaube, Schönheit hat sich auch weiterentwickelt, weil es einen Vorteil mit sich bringt. Weil man sagt ja immer, das Stärkste schlägt immer das Schwächste, wie bei männlichem Gesetz. Genau, wenn das rezessiv zum Beispiel vererbt. Genau. Ich habe mich echt kurz für Biologe gehalten. Ich war echt gerade stolz auf uns beide. Das ist echt ein interessantes Thema im Bio gewesen. Das war das hat mich als einziges auch interessiert. Ja, weil ich wissen wollte, wie so diese Welpen, zum Beispiel so Hundemischlinge zusammenkommen. Was passiert, wenn ich das eine mit dem anderen Paar? Ich würde es mal voll gerne ausprobieren. Ja gut, bei mir hat es aufgehört, wo vorgestellt wurde, das ist X-Chromosom, das ist Y-Chromosom und dann setzt sich eins durch, weil... Weißt du, wo die auf den Das sind zwei X und zwei Y, weil das eine sticht das andere. Ja, war bei mir zu Ende. Beim Overhead-Projektor so DNA-Sequenzen aufgelegt haben und du dir so gesagt hast, was ist das? So krass waren wir nicht. Dann musstest du bei der Klausur dann so hinschreiben, wie, ja, jetzt hier diese Chromosomenreihe, beschreiben sie die und was kommt dabei raus jetzt dran? Das ist scheiße. Was willst du von mir? Egal, Bio immer Einzel gehabt. Wegen mündlich, sage ich. Nee, ich habe schon dann, also ich dachte mir erst immer so, fuck, dann habe ich immer zusammengerissen und ich habe ein gutes Improvisationstalent. Du warst auf dem normalen Gymnasium, oder? Auf dem Allgemeinbildenden. Muss man jetzt natürlich erwähnen, dass es ein Allgemeinbildenden ist. Tata. Willst du sagen, dass ich auf dem WG eine schlechtere Ausbildung genossen habe? Nee, halt eine technische. Eine wirtschaftliche eigentlich. Ja, so war Schwege, ich habe TG verstanden, sorry. Sorry, das ist akustisch. Es gibt ja auch noch das EG, das Ernährungsgymnasium. Das war die Loser. Was ist das? Keiner hat die ernst genommen. Also sorry, aber man muss halt sagen, das sind 90% Weiber, 5% Schwule und der Rest sind dann noch irgendwie die verbleibenden Männer. Das war jetzt richtig böse. Wie kann man so Bullshit... Okay, ich wäre gespannt, aber was die dann nachher studieren. Ist aber schon interessant eigentlich. Was, also du lernst halt mega viel über Ernährung, aber ich denke, also ja, aber don't be that guy. Kannst du halt auch zu Hause am Laptop dir durchlesen, irgendwo bei Google. Das machst du so nebenher, das so... Fitnessberater dir kaufen. Vor allem, ich denke, jeder hat sich schon mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, sei es abzunehmen oder Sport zu machen. Also ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich genau wusste, was ich essen darf und was nicht. Aber das dann, bringt man sich dann bei. Aber guck mal, für was gibt es denn diese körperliche Fitness? Du versuchst ja auch immer so dieses... Ja, umso sportlicher du bist, umso besser fühlst du dich, glaube ich, und gesünder bist du. Ja, desto weniger wirst du krank, aber genau. Das ist ja dann, also bei uns ja in der Generation, jetzt so die Generation Avocado. Mhm. Was ja paradoxerweise jetzt dazu geführt hat, dass so viele Avocados, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man die irgendwie züchten muss und dass es die Umwelt dadurch übelst beschädigt. Ja, richtig, und das ist das Obst, anscheinend das Obst, ich glaube. Die Diskussion hatten wir ja schon mal, glaube ich, Folge 1. Wir haben immer noch keine Ahnung von dir, Anna. Nein, Marina hat mir, glaube ich, gesagt, dass das ein Obst. Ah, unsere treue Hörerin, Marina. Nein, das war meine Kollegin. Die hat gesagt, also einigen wir uns auf Obst. Egal, ja. Sagen wir, es ist Obst. Es ist Obst. Das Gesetz festgelegt. Wenn es in einer sich gemeldet hat. Ja. Genau, Generation Avocado war mir stehen geblieben. Das ist ja schon irgendwie das Ziel. Ich meine, wir leben ja dadurch nicht weniger gestresster. Also wir sind ja schon eine ziemlich gestresste Generation. Es geht ja noch Thema sportlich sein. Oder genau, genau. Jetzt pass auf. Aber fast alle sind körperlich oder viele sind mittlerweile in unserem Alter körperlich fit oder ernähren sich bewusster. Ja. Gerade die einen stressigen Alltag haben. Ja. Da fragt sich doch, also das war mein Gedanke so in der Woche. Das ist ein Thema, was wir vorhin aufgehört haben. Genau, ich habe gedacht, das hat gerade gut gepasst. Das passt sehr gut. Haben wir gut hergeleitet, muss ich sagen. Das ist das erste Thema aus unserer Brainstorm-Session. Ja, aber es hat halt gepasst. Es ist ja wirklich in den extremen Leistungsgesellschaften, auch in Japan, die essen ja auch sehr gesund. Ja, Japan, mega. Aber halt traditionell gesund. Bei uns ist es halt jetzt so in die letzten Jahre übergeschwappt. Ich sehe das so bei meinen älteren Kollegen. Oh, die sind schon mit meinem Thema verbinden, wegen dem Westlichen, dass der westliche Einfluss ist. Stimmt. Boah, krass. Ich habe dir doch gesagt, wir sollen brainstormen. Tikuti. Oh, so Brainstorming bringt es echt krass. Auf jeden Fall, ich dachte gerade, genau, Turbo-Kapitalismus, Turbo-Human Resource haben wir es genannt. Weil ja gerade diesen westlichen Ländern, irgendwie USA, Deutschland, Frankreich, weil du England, da so viel ein Pensum schaffen musst. Genau, ich meine, das ist ja in den letzten Jahren so, die Anforderungen ja mega gestiegen, egal in welchem Sektor, also auch die am Band haben ja mega den Stress. Und dadurch, also es gibt ja auch immer mehr so Rückenfit und so in diesen... In Betrieben angeboten. Ja. Mhm. Und wo du dir dann so denkst, ja gut, natürlich ist es auch gut für dich, du profitierst natürlich auch davon. Und du musst wieder fragen, cui bono. Genau, und da ist dann die Frage so, ach so... Also habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass man so nach der Fitness schaut, nicht um dann eben auch zum Beispiel in der Freizeit fitter zu sein oder so, weil meistens fickt sie einem erst richtig, wenn man Urlaub hat, ne? Ja. Weil da der Körper dann alles rausballert an Fieber und Rotze, was es gibt, sondern halt eigentlich für die Arbeit, damit man nicht krank wird, irgendwie, keine Ahnung, Erkältungswelle, oh, ich esse erstmal einen Granatapfel. Es ist reine Optimierung des Menschen, indem man den fitter hält, durch so jeden Tag 15 Minuten Dehnen oder was die da machen, Quatsch, und dass die einfach weniger krank sind, quasi auch belastbarer sind, physisch als auch mental. Ja, mental ist dann die Frage. Der Körper, ja gut, genau. Den Körper kannst genau, du trainieren. Genau, aber der Geist, ja. Geist kannst du zwar auch, aber es ist... Deswegen sind ja auch die Burnouts auch in den letzten Jahren so das Thema gewesen. Es war davor auch noch nie so. Ja, vor allem bei Studenten ja auch oder teilweise Grundschüler. Also das ist schon... Es ist schon krass einfach. So dieses Druck. Leisten. Mhm. Und dann eben, wo wir da bei der Kassiererin von Aldi sind, die... Nee, die halt dann, das ist halt richtig scheiße, dann auch ja trotzdem auch in diesem Turbo-Modus mit drin ist, nur halt ja nicht so viel verdient und dadurch ist natürlich noch frustrierender einfach. Ist schon, da beißt sich, wie nennt sich das, die Schlange in den Schwanz oder so? Der Affe ins Bein? Nee, dass damit es so einen Kreis ergibt und sich das Thema schließt. Schon gerade gesagt, machst das Licht aus, damit ich deine dumme Hackfresse nicht sehen muss? Nein, damit ich deine Hackfresse.